13. Brief. Zweites Intermezzo. Liebe Vanessa, ich möchte dir jetzt zwei aus der buddhistischen Tradition abgeleitete Praktiken schildern, mit denen du positives Fühlen in dir wecken und dieses Fühlen in die Welt ausstrahlen kannst. Die erste dieser beiden Übungen entwickelt die Energie der Güte, auf Sanskrit Maitri. Du schließt sie am besten an die Übung im Sitzen an und bleibst dazu noch auf deinem Kissen. Für diese Übung sollte man schon einigermaßen mit der Achtsamkeitsgewahrseinspraxis vertraut sein. Es fängt damit an, dass man Güte gegenüber sich selbst entwickelt und sie dann auf andere ausdehnt. Zuerst lässt du deinen Geist einfach für einen Augenblick in dem offenen Gewahrsein ruhen, das sich bei der Übung im Sitzen eingestellt hat. Für diesen Augenblick kannst du die Aufmerksamkeit sogar von deinem Atem abziehen und einfach in dieser Offenheit und Jetztheit verweilen. Die Übung besteht aus mehreren aufeinander aufbauenden Stufen. Erstens. Denk an eine Situation zurück, in der du zufrieden, ohne ungute Gefühle und Stress warst, in der du dich wohlfühltest oder glücklich warst. Stell dir diese Situation so lebhaft und klar wie möglich vor. Erinnere dich, wo du warst, wer noch dabei war, was du gemacht hast und so weiter. Nimm dir wenig Zeit, bis dir die ganze Szene deutlich vor Augen steht. Jetzt wende deine Aufmerksamkeit deinen Körperempfindungen bei der Erinnerung an diese Szene zu. Spür die Wärme, die Schwingung, die Färbung dieser Empfindung. Und dann gib ihr einen Namen. Glück, Wohlgefühl, Zufriedenheit, den Namen, der sich für dich am besten anfühlt. Jetzt bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem körperlichen Wohlgefühl und lass die Einzelheiten der erinnerten Szene verblassen. Bleib bei diesem Gefühl so intensiv wie möglich und lass es noch zunehmen mit dem Gedanken, möge ich glücklich sein. Zweitens. Denk an jemanden, der noch lebt und zu dem du eine gute Beziehung hast. Jemanden, an den du freundschaftlich denkst und der zu dir freundlich ist. Anfangs wählt man dazu besser eine nicht allzu vertraute Person, also nicht Vater oder Mutter oder den Geliebten. Nimm jemanden, zu dem du einfach eine gute Beziehung hast, dem du leichten Herzens alles Gute wünschen kannst, ohne dass damit allzu starke Emotionen verbunden wären. Vergegenwärtige dir diesen Menschen innerlich so lebhaft wie möglich. Erinnere dich an das Glücksgefühl, das du im ersten Schritt erzeugt hast. Vielleicht erlebst du dieses Gefühl vor allem in der Brustmitte, dem Herzzentrum. Jetzt lass dieses Gefühl vom Herzzentrum zu dieser Person hin ausstrahlen mit dem Gedanken, wie ich mir selbst Glück wünsche, so möge auch dieser Mensch glücklich sein. Drittens. Wenn das Ausstrahlen von Maitri zu solchen von dir als positiv empfundenen Menschen dir einigermaßen vertraut geworden ist, kannst du es auch bei Leuten versuchen, für die du weder positiv noch negativ empfindest, und schließlich bei Menschen, mit denen du unerfreuliche Begegnungen hattest. Vergegenwärtige dir diesen Menschen wieder innerlich und lass dein für dich selbst erzeugtes Gefühl von Glück und Wohlbefinden zu ihm hinstrahlen mit dem Gedanken, möge jener glücklich sein. Du darfst das jedoch nicht erzwingen. Sobald du merkst, dass es nicht ganz echt ist, solltest du aufhören. Viertens. In dieser letzten Phase strahlst du Maitri an niemanden Bestimmtes aus. Zuerst erzeugst du wieder dieses Gefühl von Glück und Wohlbefinden in dir selbst. Dann lässt du dieses Gefühl nach vorn und hinten, nach beiden Seiten, nach oben und unten ausstrahlen. Ohne das in der Herzgegend besonders deutliche Gefühl des Wohlbefindens in deinem Körper aus den Augen zu verlieren, spürst du ihm nach, wie es sich in deine Umgebung ausbreitet. Lass es alles berühren, worauf es dabei trifft. Menschen, Tiere, Pflanzen oder die Erde selbst. Dabei denkst du, mögen alle Wesen glücklich sein. Und wie es bei der Achtsamkeitsübung im Sitzen letztlich um die Übertragung der Achtsamkeit auf das Alltagsleben geht, so soll auch dieses Wohlwollen der Maitri-Übung schließlich im täglichen Leben wirksam werden. Wenn du mit der Maitri-Übung auf deinem Kissen einigermaßen vertraut bist, kannst du versuchen, die Übung auf deinen Alltag zu übertragen. Das wird wieder mit freundschaftlichen Begegnungen anfangen, in denen es dir nicht schwerfällt, das Gefühl des Wohlbefindens wieder in dir wachzurufen und zu deinem Gegenüber hinstrahlen zu lassen. Und wenn du dich darin einigermaßen sicher fühlst, wirst du auch in schwierigeren Situationen Maitri auszustrahlen versuchen.